Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Guten Morgen, es ist Samstag, der 26. September 2014. Willkommen zu einem neuen Niemandsland. Habe ich gerade der 26. gesagt? Ich meine natürlich Samstag der 27. Unser Kalenderblatt hängt schief. Jo! Wir sitzen im Aeroplan und suchen nach Kleinkurdistan. Und zu sehen Vetter Florian, come on, ey, hu. Keine Landebahn. Wir landen auf der Autobahn. Wir laden unser Porzellan in die dortige Straßenbahn. Come on, ey, oh. Vom Ozean mit Affenzahn. Ein Orkan. Hey. Den fechten Partisan, den Pelikan und den Pavian. Come on, ey, oh. Wir trinken dann im wilden Wahn den Lebertran aus Zellophan und suchen dann ganz spontan mit jaulendem Sopran beim Vatikan Uran. Töne aus einer längst vergangenen Zeit, vergessen, vergangen, aber wieder auferstanden im Niemandsland, Witthüser und Westrup, das Album Trips und Träume, Triponova, das 8 Minuten 55 Sekunden Stück von 1969. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 23 años. Ja, die Woche hat es erstmal wieder in sich. Die USA bombardieren mittlerweile mit Tomahawk-Raketen Ziele in Syrien. Was fehlt, ist leider ein kleines Detail, nämlich auch nur ein Hauch von einem legalen Deckmäntelchen, das diese gegen das Völkerrecht verstoßenden Kriegsaktionen legitimieren könnte. Mit dabei sind die Golfdiktaturen Saudi-Arabien und Katar. Die genau die islamistischen Fraktionen, die jetzt bombardiert werden, vorher mit bewaffnet haben. Groteskerweise hat das Frauen-Apartheids-Regime in Saudi-Arabien eine internationale Image-Kampagne mit einer Frau als Bomberpilotin gestartet. Das ist ein neuer Hit in der Geschichte des internationalen Zynismus. Dort, wo es Frauen verboten ist, alleine Auto zu fahren, überhaupt Auto zu fahren, darf ein Weib bombardieren. Haha. Auch hier in Spanien ist einiges Groteske ins Rutschen gekommen. Artur Mas, der Präsident der Regionalregierung Kataloniens, der sich selber gerne mit Martin Luther King und Mahatma Gandhi vergleicht, steht vor zwei Alternativen. Entweder schießt er sich mit seiner separatistischen Pistole selbst in den Fuß, oder er springt in einem Anfall von Patriotismus aus dem Klofenster seines Büros im 5. Stock. Das sind nämlich so ungefähr seine politischen Alternativen. Ein illegales Pseudo-Referendum einzuberaumen, das passiert heute, er hat extra ein Gesetz gemacht, vor der Tür von der Plaza San Jaume, die ich vor wenigen Minuten überquerte, scharren schon Separatistenfans mit den Hufen und warten auf die große Verkündigung ihres Mahatma Gandhi Artur Mas oder eben die zweite Alternative Neuwahlen einberufen. Bei beiden Dingen kann und wird er nur verlieren. Dann ist der kamaleonische Justizminister der neofrankistischen PP-Regierung Spaniens zurückgetreten, Herr Ruiz Gallardón. Sein Präsident hatte entschieden, das skandalöse neue Abtreibungsgesetz zu kippen. Dieses unheilvolle Reformgesetz, das die Frauen, die abtreiben müssen, wieder kriminalisieren wollte wie vor 100 Jahren. Das ist nun erstmal vom Tisch. Indien hat mittlerweile erfolgreich eine Mars-Sonde in eine Umlaufbahn um diesen Planeten, um den roten Planeten gebracht. Erste Bilder vom Mars sind bereits herbeigefunkt worden. Und etwas sehr Wichtiges, am Dienstag, dem 23. September, diese Woche, wurde der Boss 65 Jährchen alt. Wir lassen hier im Niemandsland ein paar Sektkorken auf Bruce Springsteen knallen. gibt's schon so, gibt es schon so Lichtorgel und all das? Geht das Playback noch lauter? Es muss richtig laut. Geile, rockige Atmosphäre. Vielleicht habe ich den Einsatz auch schon verpasst. 50.000 Menschen auf der Straße. 50.000 allein in Berlin. Das sind 50.000 Menschen auf der Straße. 25 und 50 in Berlin. Das sind Wichser. Wegen denen sind wir hier. Wichser. Wegen denen sind wir hier. Wichser. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen. Ich sage Wichser. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen. Hier halb reimt sich auf Bier. Kann ich noch ein Bier haben? Danke. 50.000 Menschen an einem Samstag. 50.000 Menschen. Heute ist Mittwoch. 50.000 Menschen an einem Samstag. Danke. 50.000. Ich glaube, es war ein Samstag. Hey, Wichser, wegen denen sind wir hier. Wichser, wegen denen sind wir hier. Wichser, wegen denen sind wir hier. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen und wegen Schweden. Wichser, wegen denen sind wir hier. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen. Woo! Der Tanzteil. Woo! 50.000 Menschen und eine Katze. 50.000 Menschen plus Katze. 50.000 Menschen und jetzt immer noch Katze. 50.000, alle die Kralle hoch, es ist eine Katze. Das sind Wichser, wegen denen sind wir hier. Wichser, wegen denen sind wir hier. Wichser, wegen denen sind wir hier. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen. Wegen denen. Ah! Wichser! Wegen denen sind wir hier. Wegen denen sind wir hier. Wegen denen. Und nochmal! Wichser! Wegen denen sind wir hier. Ich bin heute hier wegen euch. Wichser! Danke, mach aus! Vielen Dank! Es sind natürlich nicht nur schreckliche und schlechte Dinge passiert in dieser Woche, die heute Abend offiziell zu Ende geht, sondern auch gute Sachen. Zum Beispiel die Geschichte mit Edward Snowden, der erhält nämlich den alternativen Nobelpreis. Er hat für eine der größten Enthüllungsgeschichten der vergangenen Jahre gesorgt. Edward Snowden, ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter, er hat die Sammelwut der Nachrichtendienste weltweit öffentlich gemacht. Er hat nicht nur auf das Problem aufmerksam gemacht, sondern hat halt durch seine Enthüllungen auch wirklich praktisch etwas zur Lösung beigetragen. Da ändert sich ja auch schon einiges inzwischen. Im Sommer 2013 enthüllt der heute 31-Jährige, wie umfassend US-amerikanische und andere Geheimdienste Menschen überall auf der Welt ausspionieren. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter flieht nach Russland. Hier lebt er mit einem befristeten Asylvisum. Amerikanische Behörden ermitteln weiterhin gegen ihn, fordern seine Auslieferung, Geheimnisverrat, der Vorwurf. Diese Auszeichnung ist wichtig für viele, die sich um die Menschenrechte bemühen. Whistleblower müssen sich weiterhin trauen, wichtige Informationen zum Wohle der Allgemeinheit zu veröffentlichen, ohne dass sie Angst haben müssen, dafür verfolgt zu werden. Der sogenannte Alternative Nobelpreis wird seit 1980 von der Stiftung Right Livelihood Award vergeben. Er zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich konkret um die Lösung dringender Probleme unserer Zeit, vor allem Menschenrechtsfragen, bemühen. Neben Snowden gibt es noch vier weitere Preisträger. Der britische Journalist Alan Rusbridger, der als erster über die Enthüllungen berichtete. Die Menschenrechtler Asma Jahangir aus Pakistan und Basil Fernando aus Hongkong. Schließlich noch der Umweltaktivist Bill McGibbon. Edward Snowden hofft, den Preis am 1. Dezember persönlich in Stockholm entgegennehmen zu können. Ja, und die Bundesregierung hat immer noch Schiss vor den Amerikanern und schafft es einfach nicht, den berühmten Untersuchungsausschuss in Gang zu bringen. Grüne und Linke geben aber nicht auf. Um Edward Snowden als Zeugen nach Deutschland zu holen, haben die beiden Oppositionsfraktionen jetzt gemeinsam das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet. Snowden ist der wichtigste Zeuge für den NSA-Untersuchungsausschuss, sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz bei der Vorstellung der Klage in Berlin. Die Lage ist verzwickt. Grundsätzlich ist der NSA-Ausschuss einig, dass Snowden als Zeuge angehört werden soll. Die Ausschussmehrheit will Snowden aber in Russland hören. Snowden ist zwar nicht bereit, dort auszusagen, würde aber nach Deutschland kommen. Deshalb haben Linke und Grüne beantragt, Snowden explizit nach Berlin zu laden. Das hat die Ausschussmehrheit abgelehnt. Hintergrund des Ganzen ist ein Gutachten der Bundesregierung vom Mai, in dem angekündigt wird, dass man Snowden auch auf Wunsch des Bundestags kein Aufenthaltsrecht in Deutschland geben werde. Ein Aufenthalt in Deutschland würde die deutsch-amerikanischen Beziehungen und damit das deutsche Staatswohl gefährden. Linke und Grüne haben nun Organklage beim Bundesverfassungsgericht erhoben. Ausgearbeitet hat sie die renommierte Frankfurter Staatsrechtlerin Astrid Wall-Rabenstein. Die Professorin wirft der Ausschussmehrheit von Union und SPD die Missachtung von Minderheitsrechten vor. Die Mehrheit habe die Anträge, Snowden nach Berlin zu laden, verschleppt und die Bundesregierung habe Rechte des Untersuchungsausschusses verletzt, indem sie ohne überzeugende Begründung eine Amtshilfe beim Aufenthaltsrecht verweigert. Warum soll das deutsch-amerikanische Verhältnis weniger gestört sein, wenn Snowden in Moskau über die NSA aussagt? Das fragt sich Frau Wall-Rabenstein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht am Ende fordert, Snowden müsse zwingend in Deutschland aussagen. Traditionell mischt sich Karlsruhe nicht in die außenpolitischen Einschätzungen der Regierung ein. Die Kontrolldichte des Gerichts in der Außenpolitik ist sehr gering. Außerdem könnte die Klage gegen die Regierung schon unzulässig sein, weil bisher ja nur ein unverbindliches Gutachten vorliegt. Erfolgsversprechender ist die Klage gegen die Ausschussmehrheit, die erst gar nicht versucht hat, Edward Snowden nach Deutschland zu holen, obwohl dies nach derzeitigem Stand der einzige Weg ist, ihn anhören zu können. Allerdings kann auch hier nicht viel Konkretes herauskommen, denn letztlich würde der Ausschuss doch am außenpolitischen Einschätzungsspielraum der Regierung scheitern. Der Bundestagsabgeordnete der Linken, André Hahn, sagte deshalb, es geht uns auch darum, ein Zeichen zu setzen. Auf dem Rummelplatz der stählernen Herzlichkeit werden Menschenträume montiert. Und ein Clown macht aus Spaß einen Poltergeist nass, der ihm daraufhin einen Hasen gebiert. Ballermanneskes gibt's jetzt auch in ihrer Stadt, da haben sich viele schon mal hin verirrt. Haben nur kurz geschaut, an der Lippe gekaut, waren am Ende doch reichlich verwirrt. Und in der Glotze wird es jeden Tag vorgemacht, sie scheint uns immer eine Dummheit voraus. Und dich hat man wieder mal ausgelacht, weil du für Antworten Erfahrungen brauchst. Einer alter Mann ist seit Wochen in ein Buch vertieft. Wie werde ich in 48 Stunden Millionär? Und der Postbote reißt zuhauf schnöde Lottowerbung auf, als wenn's ein ganzes Bündel Liebesbriefe wär. Eine schlafwandelnde Serviererin trägt zwei Kännchen Kaffee durch den Großstadtverkehr. Hat ihre Dosis geschluckt, in die Hände gespuckt, so fällt die Arbeit nur halb so schwer. Und in der Glotze wird es jeden Tag vorgemacht, sie scheint uns immer eine Dummheit voraus. Und dich hat man wieder mal ausgelacht, weil du für Antworten Erfahrungen brauchst. Und irgendwann wurde es glasklar, warum wir immer wieder verlieren. Die Antwort ist, wir arbeiten, während ihr nur kassiert. Schöner sonniger Tag hier im Zentrum von Barcelona an diesem Samstag. Sehr entspannte Atmosphäre. Wie eingangs gesagt, der Präsident der Generalitat, Herr Artur Mas, wird vor die Massen treten und wird verkünden, dass am 9. November die Urnen auf die Straße gestellt werden, um die Consulta Popular durchzuführen, die Volksbefragung. Nach der spanischen Verfassung ist eine Volksbefragung über die Abspaltung eines Teils des Landes illegal. Was also passieren könnte in diesem Falle, wäre, dass Madrid ein Kommando schickt, um den Herrn zu verhaften und seine engsten Mitarbeiter nach Madrid zu verbringen und ihnen den Prozess zu machen. Ob es soweit kommen wird, bezweifeln wir hier natürlich im Niemandsland, obwohl es Gerüchte gibt, dass genau das der Fall sein wird. Hinter den Kulissen wird wahrscheinlich fieberhaft verhandelt und es wird wahrscheinlich an einer Lösung gebastelt, wie beide Seiten das Gesicht wahren können und aus dieser komischen, überflüssigen, seltsamen Zwickmühle herauszukommen. In der Ukraine hat es ja auch geklappt, bisher zumindest. Der Waffenstillstand ist da, man hat eine Lösung gefunden, wo beide Seiten, sowohl die NATO als auch Russland, das Gesicht gewahrt haben, wo die russischstämmige Teilbevölkerung der Ukraine eine Art Autonomiestatut bekommen hat und wo Poroschenko, das heißt die Milliardäre und die Rechtsradikalen und die ukrainischen sogenannten Patrioten ebenfalls Zusagen bekommen haben, im Jahr 2020 in die EG zu dürfen, das heißt in die Europäische Gemeinschaft, und eben auch irgendwann in die NATO und viele Waffen zu bekommen. Und überhaupt wird das Paradies über sie hereinbrechen, wenn sie nur dem Westen, dem Internationalen Währungsfonds, Brüssel und all diesen schönen Herrschaften, die uns hier so schön die Sozialleistungen kürzen, in die Arme laufen. Viel Vergnügen! Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Vergiss mich, wenn du kannst. Ich weiß, es wird nicht gehen, denn in der letzten Nacht ist zu viel mit uns geschehen. Ich lieb den Glanz der Nacht, die Nacht, die wir durchwacht. Dein Arm legt sich um mich, unsere Blicke trafen. Vergiss mich, wenn du kannst, sieh mich nie mehr so an, denn alles, was du willst, seh ich deinen Augen an. Drum nimm mich, wie ich bin, versuch mich zu verstehen und glaub mir, es ist gut, wenn wir uns nicht wiedersehen. Vergiss mich, wenn du kannst, und glaube nicht an mich. Du warst mir niemals nah, denn ich bin für alle da. Vergiss mich, wenn du kannst, ruf mich auch nie mehr an. Doch eines glaube mir, ich denke bestimmt daran. Thank you. noch ein bisschen außer Atem, gerade mal runtergesportet und unseren Freund Bammel raufgelassen. Der wird sich gleich melden. Wir werden dann auch gleich Werner einen Gruß senden und ihn von hier aus grüßen. Er kann heute leider aus familiären Gründen nicht dabei sein. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Endlich seit langem mal wieder hier vor dem Niemandsland-Mikrofon, the one and only Bammel. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo, buenos dias, buen dia, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung, Didi. Und ich freue mich natürlich auch mal wieder, die Hörer von Radio Niemandsland von dieser Stelle zu begrüßen. Das ist toll. Und Einladung hast du praktisch auf ewig frei. Du hast ja den Pass, den Niemandsland-Bürgerpass. Der gilt auf ewig, den kann man nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, du bist hier Niemandsländer. Eine freie Republik der Musik, der guten Klänge, der guten Töne und auch der kritischen Untertöne und Obertöne. Ja, Punk ist heute angesagt. Du erlaubst mir vielleicht, dich kurz zu beschreiben, weil man muss das natürlich auch mal kurz sagen. Bammel hat sich sehr punkig nicht gekleidet, weil Bammel ist immer Punk, aber punkig sind deine Haare. Die muss ich mal wirklich kurz beschreiben, das ist eine Sensation. Eine Art gelockten Irokesenschnitt, der hat so einen metallischen Grünton und das kommt wirklich sehr gut rüber. Meine Damen und Herren, wir sind im Radio, wir sind live, wir haben hier keine Kameras, kein WhatsApp, nichts, deshalb beschreibe ich ihn Ihnen kurz. Also, alles was Sie hier hören und erfahren werden, ist absolut echt. Ja, danke, Didi, für die kurze Beschreibung. Punk. Wir wollen später ein bisschen über Punkrock sprechen. Ich habe ein paar CDs und ein bisschen Musikvorschläge mitgebracht. Einen davon wird Didi gleich direkt anspielen. Eine meiner aktuellen Lieblingsbands aus Stuttgart kommen die. Die Nerven heißen die. Da wird Didi gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Ich bin so leicht verspätet heute hier eingetroffen, weil direkt hier unten auf dem Plaza del Ayuntamiento, auf dem Plaza San Jaume Primero, war eine große Demonstration. Die Katalanen werden ja nicht müde, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Am 9. November wird es ein Referendum geben und da war eine große Demonstration unten vorm Rathaus. Dazu werden wir später noch ein bisschen was sagen. Der zweite Grund ist, dass man inzwischen samstags morgens fast nicht mehr durch die Altstadt kommt mit dem Fahrrad, weil man ständig fotografierenden Touristen ausweichen muss. Auch dazu werden wir später noch ein bisschen was sagen. Wir haben also zwei schöne Themen uns schon vorbereitet und ich will versuchen, noch ein bisschen was aus meiner Heimatstadt Hamburg zu berichten. An dieser Stelle seien mal meine Freunde gegrüßt, die mich hier mit Infos versorgt haben. Didi, die Nerven. Ja, die Nerven, ich suche sie jetzt gerade. Moment, also der Arzt hat ja früher immer gesagt, wenn jemand was hatte, bei uns im Rheinland zumindest, da hieß es immer, es sind die Nerven. Und wenn das heißt, es sind die Nerven, dann frage ich mich, wo sind die Nerven? Ich hatte die CD gerade mir so schön zurechtgelegt. Das ist eine Band, die in Deutschland, glaube ich, gerade so in aller Munde sind, weil sobald die irgendwo live auftreten, rennen die Leute den kleinen Clubs die Fenster und Türen ein. Das ist zumindest das, was ich aus Deutschland so von Freunden und Bekannten mitbekommen habe und über die sozialen Netzwerke so gelesen habe. Die Nerven kommen, wie gesagt, aus Stuttgart. Wenn man sich die Jungs anguckt, würde man das nicht denken, was die für einen Sound verbraten. Ich persönlich mag die total gerne und wie gesagt, die sind zurzeit scheinbar in Deutschland in aller Munde hier in Barcelona. Das ist ja kulturelles, Entschuldigung, dass ich das so sage, Didi Niemandsland, was Punkrock angeht. So Bands wie die kriegt man hier eigentlich gar nicht zu sehen. Ihr werdet da draußen als liebe Hörer und liebe Hörerin irgendwo im Universum denken, Barcelona, die Weltstadt. mit ihren über 3 Millionen Menschen. Das ist hier wirklich mit der Punkrock-Kultur leider ein bisschen hinten vor. Aber das liegt im Argen. Werde ich später auch noch ein bisschen was verlieren, okay? Wir hatten ja früher hier eine Sendung über Punkmusik. Die hat ein Punk-Kollege gemacht. Die hat leider nur 2 Jahre, sagen wir mal, gedauert. Danach war es zu Ende. Aber gut, ich habe die Nerven mittlerweile gefunden. Nicht auf der CD, die ich hatte. Die finde ich im Moment nicht. Aber wir haben die Nerven. 1 Minute schweben hier in YouTube. Und los geht's. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, die Nerven. Tolle Band, finde ich. Die gehen mir eigentlich öfter im Kopf herum, wenn ich hier durch die Straßen von Barcelona sause und an meine Heimat denke. Ihr werdet es euch vielleicht so nicht vorstellen, aber es ist doch so, wenn man hier ein paar Jahre lebt, dass man des Öfteren mal daran denkt, was man so aus Deutschland hat und vielleicht auch vermissen könnte. Dazu gehören solche Bands wie Die Nerven oder vielleicht schon öfter mal hier gehört, vergleichbar Kommando Sonnenmilch von Jens Rachut, der war hier schon öfter mal besprochen worden. Japanik ist auch so eine Band, die ich ganz gut finde aus Deutschland im Moment. So, das ist so ein Movement, sag ich mal, an jungen Hardcore-Bands, die eigentlich echt ganz geile Musik machen. Ja, wir hatten schon ein bisschen das erwähnt, hier am Rande die Demo unten vor der Haustür für das Referendum am 9. November. Ich war auch selbst am 11. September an dem etwas seltsamen katalanischen Nationalfeiertag auf der Straße, um mir so ein bisschen mal die Meinungen der Menschen anzuhören und was die so bewegt, wenn die sich da mit ihren katalanischen Fahnen um den Hals in Rot und Gelb gekleidet, den katalanischen Nationalfahnen trunken, von ihren Nationalgefühlen auf der Straße herumeiern. Und mich hat das ehrlich gesagt von der Stimmung so ein bisschen an die Zeit nach der Wiedervereinigung erinnert, als in Deutschland alle so mit so einem seltsamen, glücklich beseelten Lächeln in der Fresse über die Straße geeiert sind. Ich mag das eigentlich nicht besonders, wenn es um so Nationalgefühle geht, und das könnt ihr euch sicher denken, stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Allerdings muss ich selber auch eingestehen, dass ich viele Menschen getroffen habe, die durchaus kluge Dinge von sich gegeben haben, was die Unabhängigkeit von Katalonien angeht. Und ich muss auch gestehen, dass ich trotzdem immer ein bisschen bewegt bin, wenn ich sehe, dass über 2 Millionen Menschen, zumindest ist das meine Einschätzung, in einer Stadt wie Barcelona, die ja nur 3 Millionen Einwohner hat, wenn da 2 Millionen Menschen auf der Straße sind und alle für die gleiche Sache kämpfen, dann bin ich da schon ein bisschen beeindruckt. Ich selber bin dann auf der Suche nach der Anti-Demo, nämlich die Anarchisten von Barcelona, der Schwarze Block, die haben geplant, dass was hier als sogenanntes V für Victory, ihr müsst euch das so vorstellen, die beiden Hauptverkehrsadern von Barcelona sollten mit rot-gelb gestreiften Menschenmassen so gefüllt werden, dass das von oben wie ein Victory-V aussieht. Und die Anarchos haben dann eben geplant, das Ganze mit einem Querbalken zu versehen, mit weißen Bettlaken. Und das fand ich so eine gute Idee, dass ich dachte, so eine Spaßaktion, das muss ich mir mal angucken. Bin dann dahin, hab auf dem Weg am Paseo de San Juan 3 einsame Figuren getroffen, so junge Anfang 20er Punkies, die auch schon ganz gut angeschnasselt waren und so ein weißes Bettlaken unterm Arm hatten, auf das sie ein großes A gesprüht haben. Das Bettlaken war zudem auch noch ganz offensichtlich aus dem Krankenhaus geklaut. Man hat deutlich den Abdruck vom Hospital St. Pau gesehen. Das fand ich dann noch doppelt lustig. Und die fragten mich als Ausländer dann nach dem Weg zum Plaza Tetuán. Der ist ungefähr 200 Meter Luftlinie von da, wo die standen. Das fand ich so sympathisch, dass ich mit den 3 Jungs angeschlossen habe. Und wir sind dann auf dem Plaza Tetuán. Da waren dann ungefähr so, ich würde schätzen, 200-300 Leute versammelt. Alle relativ bunt gekleidet. Diese blöden, ätzenden katalanischen Nationalfahnen hat man da zum Glück nicht gesehen. Ein paar waren dabei, die hatten dann so bunte Sternchen drauf gemacht. Die Leute waren sehr kreativ und hatten sich allerlei schöne, bunte Banner einfallen lassen. Allerdings, das mit dem weißen Balken hat tatsächlich nicht geklappt. Ganz einfach in Ermangelung von Personal, sage ich mal. Was allerdings ganz gut geklappt hat, war einen schwarzen Block zu bilden auf der Demo, der auch relativ herzhaft und kräftig aufgetreten ist. Da bin ich dann ein Stück mitgelaufen. Allerdings habe ich dann irgendwann schnell die Lust verloren und muss ehrlicherweise gestehen, habe mich abgeseilt und bin Bier trinken gegangen. So viel mal zu meinen Schilderungen von diesem katalanischen Nationalfeiertag. Didi, was mir immer noch nicht ganz klar ist und glaube ich vielen Hörern da draußen in der Welt auch nicht so richtig klar ist, was hat das mit dem 9. November auf sich, für den die da unten jetzt gerade demonstrieren? Tja, das ist eine gute Frage, Bammel. Das ist niemandem so richtig klar. Ich hatte eingangs gesagt, der katalanische Präsident der Landesregierung, Artur Mas, hat 2 Möglichkeiten, sich mit der patriotischen Pistole in den Fuß zu schießen oder mit einem Hurra-Schrei aus dem Klofenster seines Büros zu springen. Das sind die 2 Alternativen. Sich in den Fuß schießen heißt, eine Volksbefragung ausrufen, die nach der spanischen Verfassung illegal ist, weil er darf keine Volksbefragung ausrufen zu einem Thema, das die spanische Nation als Ganzes betrifft. Und zwar geht es hier um die Abspaltung einer Teilprovinz. Das ist illegal. Das darf er also nicht machen. Deshalb hat er das auch nicht Referendum genannt, sondern es heißt Consulta. Man hat das Ganze eingekleidet. Nun sind aber viele Rathäuser auch dagegen. Er darf offiziell nicht auf den Zensus, das heißt auf die Einwohnermeldeamtsregisterlisten zurückgreifen, um das Wahlvolk zu erfassen. Das ist auch illegal. Das heißt, alles, was er machen wird, wird, wie man hier auf Spanisch sagt, eine riesige Chapuza, die sich am Rande der Illegalität bewegt oder auch direkt illegal ist. Die spanische Regierung hat das getan, was jede Regierung tun würde und wird in so einer Situation: Ministerrat einberufen für Montag, Krisensitzung, das Ganze verbieten, von oben herab nochmal, ihnen die Verfassung nochmal vorlesen und um die Ohren hauen und dann sagen, Der nächste Schritt würde sein Sedition. Der Begriff Sedition heißt so viel wie, sagen wir mal, was früher Hochverrat war. Und Hochverrat in einer Teilprovinz eines Landes wird ja mit dem Turm, mit dem Tower bestraft, mit dem Gefängnis. Man müsste also dann ein Kommando schicken, Madrid müsste eine Eingreiftruppe schicken, die Herren festnehmen, nach Madrid verbringen, wie wir vorhin schon gesagt haben, und ihnen einen Prozess machen. Das wären die rechtlichen Schritte. Ist unrealistisch, soweit wird es nicht kommen. Wir hatten vorhin auch schon ein paar Mal eingangs gesagt, hinter den Kulissen wird da fieberhaft verhandelt. Es geht jetzt darum, und hier auf Spanisch wird ja viel in der Politik auch gemacht, por los cojones. Das ist ein spanischer Ausdruck, der heißt, wer hat die dickeren Eier? Das heißt, wer hat die größere Fresse, wer ist der bessere Macho, das Alpha-Tier und wer hält länger durch? Die Situation ist eigentlich unhaltbar. Verfassungsrechtlich hat leider diese fürchterliche neofrankistische Zentralregierung in Madrid Recht. Die kann sich da ganz auf ein Recht berufen, das da ist. Und die Situation ist eben so, was auch immer passieren wird, es wird nicht gut sein. Wenn das also scheitert, hat ein Teil seiner noch nicht mal Koalitionspartner, weil die republikanische Linke, die ERC, ist ja noch nicht mal in der Regierung, sondern sie unterstützt ihn eigentlich nur von außen. Das heißt, sie ist verbündet, aber nicht in der Regierung. Die hat gesagt, wir werden zivilen Ungehorsam praktizieren. Also wie Mahatma Gandhi oder wie Martin Luther King. Die Katalanen vergleichen sich gerne mit den schwarzen, diskriminierten Schwarzen in Afrika und auch in den USA. Ja. Aber das ist völlig absurd, weil, wie man jetzt wieder an diesem 11. September sehen könnte, ich habe dann nicht einen einzigen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Ausländer gesehen. Also ich glaube, ich war der Einzige, den ich da so im weitesten Begriff als Immigranten bezeichnen würde. Man sieht keine Latinos, man sieht keine Einwanderer aus Arabien oder aus Pakistan, allerhöchstens die Pakistanis, die Bierdosen verkaufen. Aller. Das sind die einzigen, die auf diese nationalen Feierlichkeiten gehen. Und damit hat man eigentlich auch schon den Kern des Themas getroffen. Die Katalanen behaupten zwar immer, sie sind weltoffen und diese ganze Bewegung würde ja auch sich der Welt öffnen, aber die einzigen, die dort wirklich noch neben den Katalanen Fähnchen geschwenkt haben, waren die Tiroler Schützenvereine oder was das da auch immer war. Der Schützenbund. Grausam und ein paar schottische Fahnen habe ich noch gesehen und ein paar so andere. Flamen. Schweizer Idioten und ein paar Flamen, genau. Also die Befreiungsbewegung hier in Europa, mit dem man sich doch eigentlich überhaupt gar nicht identifizieren mag. Insofern ist auch da, sage ich mal, schon das Problem ganz gut geschildert. Was mir auch auffällt, diese Unabhängigkeitsbewegung hier in Katalonien hat erst dann an Kraft gewonnen, als die direkt aus der katalanischen Oberschicht angeheizt wurde von oben. Das heißt, Artur Mas hat vor ein paar Jahren von oben herab eben aus der Höhe seiner Finanzen und seiner politischen Bedeutung mit seinen Machtfamilien, die hier in Katalonien seit Jahrhunderten herrschen, angefangen, dieses Thema auf den Tisch zu bringen. Dieses Thema war im gemeinen Volk eigentlich ein schleichendes kleines Nebenthema, das immer irgendwie mitgeschleppt wird, wie eine Folklore-Geschichte. Da tritt man halt auf mit bunten Fahnen, schwenkt ein bisschen, fordert, woran sowieso niemand glaubt, dass es jemals kommen wird, und dann geht's weiter. Das ist, als fordern wir ständig die Weltrevolution. Nur diese Herrschaften haben, auch dem Beispiel folgend von den kleinen gefräßigen Klicken nach dem Zerfall des Sowjetimperiums oder jetzt auch in der Ukraine, sind natürlich Privatiers, Milliardäre, die die Politik machen in diesen Ländern. Und hier in Katalonien sind es eben die reichen Oberschichtleute, die hier die Politik machen und die die Themen von oben herab ansagen. Und das ist auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Faktor. Das ganze Ding kommt hier von rechts, trifft aber auf einen gewaltigen linken Basisuntergrund, der eben da ist und wo die Leute erstmal aufjauchzen und diesem Mann erstmal zujubeln und hinterherlaufen und ihn als Moses beklatschen, der eben das israelische Volk aus der Gefangenschaft führt, aus der spanischen Gefangenschaft. Das ist ungefähr die, könnte man sagen, ein bisschen die sozialpsychologische Situation hier in Spanien. Mhm. Was dabei rauskommt, ist eine andere Sache, nur Misstrauen ist angesagt, wenn Fahnen geschwenkt werden im Namen einer Nation und eines Vaterlandes. Das hast du gut gesagt, da schließen wir uns hier seit Jahren an bei solchen Parolen. Und wir als Deutsche wissen natürlich vielleicht ein bisschen mehr, als vielleicht andere Nationen über dieses Thema. Für uns ist es immer noch nicht möglich, wie es immer so schön heißt, unverkrampft das Wort Nation in den Mund zu nehmen und auch mal mit einer Deutschlandfahne herumzufuchteln. Das habe ich noch nie im Leben gemacht, du garantiert auch nicht. Und ich kenne auch viele, viele Leute, die das nie machen würden. Selbst wenn die Nationalmannschaft, deren Fan ich bin, gewinnt, renne ich nicht mit einer Fahne rum und schwenk die, sondern sage, gut, toll Fußball gespielt, Jungs, und das war's. Und so sollte es eigentlich sein. Ja, dem kann ich mich noch anschließen. Letztendlich hat mich auch noch stutzig gemacht, wenn ich mit Freunden hier aus Katalonien, also sozusagen Katalanen spreche, dann ist es doch so, dass die alle irgendwie sich da mehr oder weniger breit mit diesem Thema solidarisieren. Und wenn es jetzt darum geht, wählen zu gehen, und ich meine Freunde frage, ja, ihr seid doch sonst nicht wählen gegangen, was macht ihr jetzt? Dann sagen die tatsächlich, nee, diesmal gehen wir alle wählen. Also du auch, Bammel. Und ich habe gesagt, nee, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, also ich werde da nicht hingehen. Einfach schon aus dem Grund, dass es ja einem, wenn man nicht die spanische Nationalität hat, gar nicht erlaubt ist, hier zu wählen. Ich müsste sozusagen mein Kreuzchen immer noch in Deutschland machen. In diesem Fall machen sie eine Ausnahme. Also das heißt, wer hier in Katalonien eine Meldeadresse hat und eine sogenannte NIE, den Nachweis, dass man hier gemeldet ist, der darf wählen gehen. Und selbst da würde ich dann schon mal sagen, also ihr habt ja wohl nicht mal alle Tassen im Schrank. Was soll das? Auch interessant, die über 16-Jährigen dürfen wählen. Das heißt, das Wahlalter, die Wahlalterschranke wird auf 16 herabgesetzt, weil eben die Herrschaften wissen, dass das junge Volk natürlich ordentlich für Katalonien stimmen wird. Und so soll's aussehen. Die Frage ist nur, wie repräsentativ wird eine Abstimmung sein? Was du gerade gesagt hast, dass die meisten Katalanen das als eine Jubelfeier begrüßen, dem kann ich so nicht ganz zustimmen, weil ich kenne auch genug Leute, die sind beides. Die sagen, gut, wir sind Katalanen, aber wir sind auch Spanier und wir wollen keinen anderen Staat. Wir wollen keinen neuen Staat. Das bringt nichts. Was haben wir davon, wenn uns plötzlich die Herren Mas und Konsorten, die katalanische Oberschicht, alleine regiert? Die verscherbeln gerade die halbe Küste an die Chinesen und verkaufen hier die Häuser und die tollen Grundstücke an die Japaner. Gerade ist ein Luxushotel in Cap de Creus, ein sehr altes Gebäude, an eine japanische Firma mit Sitz in einem Steuerparadies verkauft worden. Die Generalitat hat das unterschrieben. Diese Leute wissen natürlich, dass ein sogenanntes unabhängiges Katalonien ihnen persönlich außer Ärger und kleinere Fronherren, ein kleineres Feudalsegment nicht viel bringen wird. Weil es geht ja darum, im Moment größere Staaten in kleine Feudalsegmente aufzuteilen und die den gefräßigen kleinen Klicken dann zu überlassen. Und da wird es viel enger und das kleine nationale Gefängnis wird viel kleiner und viel beengter werden für Leute, die einfach nur Freiheit wollen, sich frei bewegen und ohne Grenzen. Ja, auch in der Barceloneta soll ja so ein Gebäude verscherbelt werden für ein Hotel und da gibt es breiten Widerstand dagegen. Ich glaube, mit dem Katalonien, Didi, was meinst du? Wir haben, glaube ich, unsere Hörer einigermaßen umfangreich informiert. Dieses Gebäude da in der Barceloneta bringt uns auf unser nächstes Thema, nämlich die Touristen in Barcelona. Da werden wir später vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Wie wär's mit ein bisschen Musik? Ja, ich begrüße das im Namen meiner Niemandsland-Freunde und Freundinnen. Gut, dann schieb mal was rüber, Bammel. Was hast du denn mitgebracht? Ich sehe, du hast da einiges an glitzernden Silberscheiben vorliegen. Ja, die CD, die ich hier in der Hand habe, ist aus dem aktuellen Ox-Fanzine, ein Musikmagazin, das ich ganz gerne lese. Wir hören den Song Nummer 10, eine Band, die uns schon lange hier sehr am Herzen liegt und mir aus meinen Tagen in Hamburg noch sehr bekannt ist, ist die Band Superpunk. Die haben neues Bandprojekt, das nennt sich die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die meisten von euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, kennen die wahrscheinlich schon längst. Und die haben ein neues Album an den Start gebracht, das ich persönlich fantastisch finde. Die gehen jetzt auch auf umfangreiche Deutschland-Tournee, werden im Oktober und ich glaube auch im Dezember ein paar Gigs spielen. Geht mal auf die Website von Tapete Records, das ist deren Label. Und da könnt ihr die aktuellen Tourdates finden. Wir hören, wie gesagt, von ihrem aktuellen Album den Song Das Unglück bin ich. Uns im Neonlicht, ich sah ein Lächeln auf deinem grünen Gesicht. Doch wenn du glücklich sterben möchtest, verlieb dich besser nicht in mich, denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Hätte ich einen Hund, er würde mich beißen. Hätte ich eine Tochter, sie würde ausreißen. Hätte ich einen Job, ich würde ihn verlieren. Wohnte ich in den Tropen, ich würde erfrieren, denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich, das Unglück bin ich, ja, das Unglück bin ich. Intelligent, tatsächlich bin ich doof, ich bin nicht seriös, ich bin verantwortungslos. Lass dich nicht von meinem Aussehen wenden, du solltest sofort die Affäre beenden. Eine letzte Warnung spreche ich aus, setz dich in ein Taxi und fahre nach Haus. Es sei denn, du bist nicht gerne allein und hast große Lust, mit mir unglücklich zu sein. Denn das Unglück bin ich, ja, das Unglück bin ich, das Unglück bin ich, ja, das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Hätte ich einen Hund, er würde mich beißen. Hätte ich eine Tochter, sie würde ausreißen. Hätte ich einen Job, ich würde ihn verlieren. Wohnte ich in den Tropen, ich würde erfrieren, denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Das Unglück bin ich. Das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Da ist das andere Stück schon reingefetzt. Ja, Superpunk. Also Kompliment, klasse Gruppe. Unglaublich guter Text. Superpunk, das ist etwas für die feineren Gefilde der Punkmusik. Weil es ist ein untypischer Punk. Es ist ein Punk mit ja, fast zwinghaftem Einschlag. Typischen Punk gibt's nicht. Gut. Ja, das Unglück bin ich. Schöner Song, schöner Text, das als allgemeines Unglück. Hier in Barcelona werden im Moment ja auch die Touristen begriffen. Ich bin da so ein bisschen kritisch gegenüber diesem ganzen Genörgel. Allerdings gibt es tatsächlich einen ganz tollen Dokumentarfilm im Moment. Ich bin ja eigentlich immer hier zu Gast gewesen, wenn es um das Thema Film geht. Und auch heute kann ich natürlich nicht ganz davon ab. Der Film heißt Bye Bye Barcelona und ist von Eduardo Chivas, ein Mann aus Venezuela, glaube ich, kommt aus Caracas. Und dieser junge Mann hat mit sehr scharfsinnigem Blick diese im Moment sehr aufgeheizte Diskussion um das Thema Terrorismus hier in Barcelona beobachtet und ein paar ganz tolle Beispiele aufgegriffen. Ich weiß nicht, hast du die gesehen, Didi? Nee, leider nicht. Ich kann zu diesem Film jetzt nichts sagen. Okay, ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, was ich selber so mit Touristenmassen erlebe. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist so eine Klinge mit zwei Schneiden. Dieser Film ist jedenfalls so gestrickt, dass er sowohl die Leute, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, zu Wort kommen lässt, als auch die Leute, die von dem Tourismus profitieren. Meiner Meinung nach ist doch eigentlich der Großteil der Stadt so gestrickt, dass sie eigentlich die Touristen diese Stadt doch eher bunt und lebendig machen. Allerdings gibt es einen jungen Mann in diesem Dokumentarfilm, der das Ganze sehr genau auf den Punkt bringt. Er sagt, wenn ich ein Restaurant habe mit 20 Sitzplätzen, kann ich auch nicht 80 Menschen zum Essen einladen. Und genauso ist es eigentlich auch in Barcelona. Es sind eigentlich von meinem Gefühl her im Moment viel zu viele. Und es werden ja nicht weniger. Man hat das Gefühl, jedes Wochenende werden es mehr. Die Statistik in diesem Film sagt, dass 2010 ungefähr 4 Millionen Besucher von außerhalb erfasst wurden. wie sie das machen. Ich habe keine Ahnung, das ist immer mit so Statistiken ja eher ein bisschen aus der Luft gegriffen, meiner Meinung nach. Aber laut deren Statistik in diesem Film ist es eben so, dass es im letzten Jahr, im Jahr 2013, schon 7 Millionen waren und man für 2014 mit 8 Millionen Besuchern rechnet. Das ist auch so meine Wahrnehmung in der Stadt, dass ich echt das Gefühl habe, es werden auf massive Weise jede Woche mehr. Im Prinzip nicht schlecht, weil ich spreche sozusagen aus erster Hand. Ich arbeite selber auch als Tourguide für so eine kleine Fahrradfirma hier in Barcelona und fahre mit Fahrrädern so alternative Fahrradtouren hier durch die Stadt. Aber auch da ist es so, dass man da schon richtig angefeindet wird von den Leuten aus den Barrios, wenn man mit Fahrradtouren unterwegs ist in der Stadt. Ich war neulich sogar vor die Situation gestellt, dass Leute mir gegenüber handgreiflich wurden. Aha. Und ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Also, und wie kam es dazu? Stimmung ist sehr aufgeheizt. Handgreiflich in dem Sinne, dass sie sich belästigt fühlten. Sie fühlten sich richtig belästigt und meinten, wir sollen uns einfach verpissen irgendwie. Und ja, ich kann das gut verstehen. Ich stehe da, wie gesagt, so ein bisschen zwischen den Türen und ich komme nochmal zurück zu diesem Dokumentarfilm. Dieser Mann, der das da, dieses schöne Beispiel da bringt mit dem Restaurant und den 20 Tischen, 20 Platz für 20 Leuten, hat ein kleines Lokal bei mir um die Ecke in der Calle Valencia. Die Calle Valencia ist ganz, zumindest der Teil, wo ich wohne und wo dieses Lokal ist, nämlich Valencia con Marina ist das, glaube ich, direkt unterhalb der Sagrada Familia, dort, wo eben diese ganzen Busse parken, die vielen Millionen von Touristen dort ausladen. Und der bringt ein weiteres Beispiel, nämlich, dass die Kirchengemeinde der Sagrada Familia eigentlich nur 1000 Glaubensmitglieder hat und die Sagrada hat laut Wikipedia zumindest im Moment 3,1 Millionen Besucher gehabt im Jahr. Das ist, als würde man 3 Millionen Menschen durch ein Dorf mit 1000 Einwohnern schleppen. Und für euch, liebe Hörer, die ihr da draußen an den Empfängern sitzt und nicht so oft in Barcelona seid, ihr müsst euch einfach vorstellen, dass man vor die Haustür geht und plötzlich umschlingt ist von fotografierenden Japanern. Ich hatte das neulich auch, dass ich auf meinem Balkon stand und zufällig vergessen hatte, meine St. Pauli-Fahne einzurollen. Und vor unten vor meinem Balkon sammelte sich eine Gruppe von dämlichen Touristen und zeigte sozusagen mit dem Finger auf mich, als wäre ich ein Affe, der auf dem Baum sitzt. Irgendwie. Schaut mal, der Typ da oben. Und so ist im Moment die Stimmung einfach hier vor Ort im Barrio. Und ja, das ist in diesem Dokumentarfilm Bye Bye Barcelona von Eduardo Chibas ganz toll dokumentiert. Das ist ein einstündiger Film. Man kann konnte den bis vor kurzem auch hier in Barcelona in den Kinos sehen. Im Moment läuft er, glaube ich, aktuell nicht in den Kinos, ist aber trotzdem noch in aller Munde und sie haben eine eigene Website. Wenn ihr den Film googelt, dann werdet ihr sehen, dass auf dieser Website man den Film sogar gratis in relativ guter Qualität auch anschauen kann. Und mit einer ganzen Anzahl von verschiedenen Sprachen untertitelt. Also der Film wendet sich wirklich nicht nur an die Menschen hier in Barcelona, sondern an alle euch Hörer und Hörerinnen da draußen in der Welt. Ich fand ihn toll. L'espace public est el Swens. Der öffentliche Raum ist für die Anwohner. Diese junge Frau hat es klar und groß in grünen Lettern auf ein weißes Schild gemalt. Ich habe den gerade hier auf dem YouTube, den Trailer. Ja, man sieht hier also den ganzen Tourismus-Schnickschnack. Man sieht die Fahrradgruppen, man sieht Massen, diese quietschbunten Autos, man sieht Massen mit Fahnen, Reiseführer, die Pulks von Touristen durch die Innenstadt schleppen. Der ausländische Tourismus, der übertrifft immer neue Rekorde. Es geht darum, dass insgesamt die Stadt überlaufen ist, wie du gesagt hast. Es gab vor 2 Wochen ein Treffen der Nachbarschaftsvereine, der Asociaciones de Vecinos, aus allen Barrios von Barcelona. Die haben sich getroffen und haben Folgendes beschlossen. Die haben gesagt, was wir brauchen, ist Decrecimiento. Der Tourismus darf und kann nicht weiter wachsen. Der Tourismus muss jetzt abnehmen. Es geht nicht mehr. dieses Restaurant ist voll. Wir fliegen aus den Klofenstern, die stopfen uns aus den Klofenstern raus, es geht nicht mehr. Die Kanalisation allein der Stadt nimmt nicht so viel Kot und Urin auf, wie die Touristen jeden Tag durch die Kanäle, durch die Klospülungen lassen. Es riecht auch nicht ordentlich in Barcelona. Dann ist auch ein großes Problem der Uringeruch, der sich wirklich dann, besonders am Wochenende, auf Plätzen, besonders wo eine Straße mal ein bisschen dunkel ist, da wird ein öffentliches Pissoir eröffnet, wo die ganze Nacht uriniert wird und solche Sachen. Die Leute sind stinke sauer. Die Nachbarschaftsvereine haben Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, es gibt drei Trampas, es gibt drei Fallen des Tourismus. Die erste Falle ist, der Tourismus bringt Geld. Es gibt Statistiken, die sagen, Lüge, Lüge, Lüge. Der Tourismus macht alles teurer, verdrängt die autochtone Bevölkerung aus der Stadt und das Geld, das heißt den Profit, haben nur ganz wenige. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze, Lüge, Lüge. Man hat festgestellt, dass durch den zunehmenden Tourismus die Zahl der Arbeitsplätze in den letzten 5 Jahren geschrumpft ist. Es gibt ungefähr 15% weniger Arbeitsplätze. Resümee, die Leute, die sowieso im Tourismus arbeiten, müssen länger schuften. Löhne werden abgebaut, die Arbeitsverhältnisse werden immer prekärer. Der Tourismus modernisiert die Stadt und hilft, die Infrastruktur zu verbessern. Lüge, Lüge. Der Tourismus verstopft die Stadt und verbessert gar nichts. Es gibt mittlerweile eine Bewegung hier, die heißt Ganyem. Wir werden gewinnen. Das ist eine Zivilbevölkerungsbewegung, eine Art Bürgerinitiative, die von keiner Partei geleitet oder beeinflusst wird. Da ist diese berühmte Ada Colau mit drin, eine sehr engagierte Frau. Diese Leute versuchen, das Rathaus zu erobern bei den nächsten Kommunalwahlen und ein anderes Modell einer Stadt, ein anderes Modell eines Tourismus zu fördern und eine neue Tourismuspolitik zu machen. Ein Tourismus, der wirklich, wie man hier sagt, sostenibel ist, der haltbar ist, den die Stadt verträgt und der die Menschen nicht aus der Stadt vertreibt. Weil letzten Endes, und das hat Horacio gesagt auf der letzten Demo, dass letzten Endes wird es nämlich darauf hinauslaufen, dass die Menschen nicht mehr da sind. Es gibt leere Hüllen, Potemkinsche Dörfer, wo die Menschen ein Gebäude beklatschen, in dem sie selber wieder wohnen, in dem die internationalen Tourismusmassen wohnen. Und was bleiben wird, ist gar nichts. Mein Vorschlag ist, man sollte die Innenstadt von Barcelona in der Wüste von Dubai oder Katar nachbauen und für ein Jahr die Touristen alle dahin schleusen. Da könnte man dann auch Katalanen einstellen, die da arbeiten. Junge Menschen, die hier keinen Arbeitsplatz finden, die könnte man dann in katalanische Landestracht kleiden und die könnten da arbeiten und die Touristen erstmal bedienen. Das würde die Innenstadt hier entlasten. Es könnte sich wieder ein haltbarer Mikroökonomismus ansiedeln. Es könnte wieder richtige Geschäfte geben, Geschäfte, die die Bevölkerung versorgen und nicht Geschäfte mit Handtaschen für 800 Euro oder Stöckelschuhen für 390 Euro, während die Oma, die noch irgendwo wohnt, noch nicht mal auf die Straße gehen kann und sich ein Tütchen Milch kaufen kann. Das ist die Situation hier in Barcelona. Die Fun City wächst. Die jungen Menschen, die natürlich jetzt ein freies Katalonien einklagen und sagen, ja, wenn Katalonien erstmal frei ist und unabhängig von Spanien, dann wird das alles besser, denen müsste man natürlich sagen, guckt euch doch mal an, wer im Moment Katalonien verkauft. Das sind keine neofrankistischen PP-Leute aus Madrid, die machen das sowieso, wo sie können, sondern das sind eure hausgemachten Teufel. Das sind eure kapitalistischen Hausteufel, die euch das Ganze hier verscherbeln für ein Appel und ein Ei an Russen oder wer auch immer. Wir wissen, die Ramblas gehört den Russen. Die meisten Souvenirläden gehören den Russen. Die haben per Bargeld mit großen Koffern auf dem Tisch bei der Generalitat die Lizenzen gekauft oder beim Rathaus und haben diese Geschäfte übernommen. Da arbeiten nur Pakistani zum großen Teil. Die verdienen 350 Euro oder 400 Euro im Monat, dürfen da irgendwo in einer Ecke schlafen. Das ist ungefähr die Situation hier in Barcelona. Eine verdritte Weltisierung. Ja, wo diese Pfeffersäcke, wie man sagt, in Hamburg herkommen, ist mir eigentlich scheißegal. Ich will nur nicht, dass sie das hier machen in Barcelona. Ob das nun Russen sind oder Japaner oder Amis, das ist mir völlig Schnuppe. Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Wollen wir ein bisschen Musik machen wieder? Barcelona ist ja so eine Art Provinzkaff, auch wenn man sich das anguckt mit Katalonien und so. Eine Band aus der norddeutschen Provinz, da wo ich herkomme, und aufgewachsen bin, ist die Band Kavalierstaat. Und die haben einen Song gemacht, der heißt auch Kavalierstaat. Nennen das Ganze Mofa-Punk. Und ich finde die so sympathisch, dass wir die jetzt direkt mal anspielen. Los geht's, 1, 2, 3, 4. Fettes Rohr, fahren stets und ständig vor. Pommes, Bohle, Fahrradstand, Mofa, Bräuschen, Widerstand. Kavalierstaat, Sprit im Tank, Kavalierstaat, Mofa, Punk, Kavalierstaat. Und Fresse auf, Kavalierstaat, yeah! Freitag, Montag, überhitzen, auf der Jagd nach scharfen Witzen. Kippe an und Bierchen auf. Kavalierstaat, Sprint im Tank, Kavalierstaat, Mofa-Punk, Kavalierstaat, Fresse auf, Kavalierstaat, yeah, Kavalierstaat, yeah, Kavalierstaat, yeah. Oh, das Stück war so kurz, da ist mir jetzt wirklich praktisch die CD sozusagen weggelaufen. Warte. Eine Minute. 59 Sekunden, noch ja, weniger als geil. Eine Minute, das ist so gut wie nichts. Der Katastrophenblock, der normalerweise immer so pünktlich um 11 hier startet, startet heute um 11.20 Uhr. Ich merke schon, ich habe ein bisschen Unordnung in das ganze Niemandslandsystem gebracht, aber ein bisschen Unordnung darf ja auch gerne sein. Muss oder? Sein, Unordnung muss sein. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir die Katastrophenkunja und dann gucken wir einmal, was die böse Welt so heute im Laufe der Tage und Wochen produziert. An Katastrophen natürlich. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Ja, die Katastrophen und gemischten Meldungen vom heutigen Samstag, dem 27. September 2014. Werfen wir einen Blick in die Welt in 100 Sekunden. Tagesschau in 100 Sekunden. USA fliegen erneut Angriffe gegen IS in Syrien. Ziele waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums Stellungen der Terrormiliz. Die US-Militärführung geht inzwischen davon aus, dass sie deutlich mehr gemäßigte syrische Rebellen ausbilden muss, um den IS aus seinen Hochburgen zu vertreiben. Deutschland richtet Konferenz zum Umgang mit syrischen Flüchtlingen aus. Das Treffen soll Ende Oktober in Berlin stattfinden und sich vor allem mit der Lage in der Region beschäftigen. Vom Syrien-Konflikt besonders betroffen sind der Libanon, die Türkei und Jordanien. Reaktionen auf Abbas' Rede bei UN-Vollversammlung. Nach den Vorwürfen des Palästinenserpräsidenten gegen Israel haben die USA sich hinter ihren Verbündeten gestellt. Abbas hatte Israel Kriegsverbrechen im Gazastreifen vorgeworfen. Die USA wiesen dies ebenso wie Israel heftig zurück. Internationaler Währungsfonds unterstützt Ebola-Staaten. Mit 130 Millionen Dollar will der IWF die Lage in den drei Krisenstaaten Liberia, Guinea und Sierra Leone stabilisieren. Inzwischen sind laut Weltgesundheitsorganisation mehr als 3000 Menschen an Ebola gestorben. Unentschieden im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Mainz und Hoffenheim trennten sich am Abend 0:0. Damit stehen beide Teams vorerst punkt- und torgleich hinter Bayern München auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Wetter heute im Norden und Südwesten zum Teil längerer Sonnenschein. Sonst zunächst Wolken oder Nebel, im Tagesverlauf freundlicher. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Ja, das waren die offiziellen Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Offiziell heißt hier, da werden natürlich die Statements aus dem Hauptquartier der NATO verlesen. Jetzt werden also gemäßigte Aufständische gegen Assad finanziert, bewaffnet, gerüstet. Jetzt werden die Kurden aufgerüstet. Das Kriegspanorama im arabischen Raum ist praktisch ein herrliches Paradies für die Waffenlobbyisten. Da wird gemordet, geschossen, vergewaltigt, gewürgt, gebombt, in die Luft gejagt. dass es dem Waffenlobbyisten nur so aus der Seele lacht. Das ist das Problem. Wer heute verbündet ist, ist morgen schon der Feind. Saudi-Arabien und Katar haben ja den Islamischen Staat aufgerüstet jahrelang. Es ist bekannt geworden. Es gibt Zahlen, es gibt Fakten. Wir haben das die letzten Wochen im Niemandsland auch verkündet. Und nun hat man selber Angst, dass die außer Kontrolle geratenen Mördereliten den Scheich selber an die Kehle wollen. Und jetzt muss man sie wegbombardieren auf Territorium, das zu Syrien gehört übrigens. Das ist verstößt gegen jedes Völkerrecht, da zu bombardieren. Mittlerweile bombardieren die USA. Sie haben kein Mandat von der UNO, kein Mandat vom Sicherheitsrat. Sie haben nichts. Sie bombardieren einfach, wie es ihnen gefällt. Das ist die neue Weltordnung. Zumindest, was ich vor kurzem im El Periodico gelesen habe, war so ein Statement von Obama, ist er ja so ehrlich und gibt wenigstens zu, worum es dabei geht, nämlich, dass sie Ölfelder zerstören, ganz bewusst bombardieren, sagt ja eigentlich nur darüber ganz viel aus, worum es dabei geht, nämlich wie immer ums Öl. Ja, damit die anderen das Öl nicht verkaufen können, bombardieren wir jetzt erstmal ihre Ölfelder. Hier ist übrigens eine Nachricht, Bammel, die dich interessieren würde. Der griechische St. Pauli-Fanclub hat mitgeholfen. Athener in Initiativen sammelten Medikamente für Palästina, die jetzt auf dem Weg nach Gaza sind. Da gibt es ein Gespräch mit Elena Tschatzimichail. Wie gesagt, es gibt in Athen einen griechischen St. Pauli-Fanclub. Interessant, ne? Ja, wir haben ja vorhin auch ein bisschen was über Fußball gehört. Meine Kollegen aus St. Pauli haben mir berichtet, dass es einen neuen Trainer gibt und der beim letzten Heimspiel auch gleich mal von der Trainerbank verwiesen wurde, weil er derartig ausgeflippt ist über das, was seine Spieler und der Schiedsrichter da auf dem Spielfeld fabriziert haben. Und auch hier in Katalonien gibt es ja einen großen St. Pauli-Fanclub. Mhm. Ne? Die haben eine eigene Facebook-Seite, habe ich gerade gesehen. St. Pauli Catalunya, das finde ich natürlich sehr begrüßenswert. Kommen wir zu einer sehr wichtigen Meldung. Kommen wir zum Thema Klimawandel. Es gab nämlich am letzten Wochenende weltweit gewaltige Demonstrationen gegen den Klimawandel. Indische Umweltschützer kritisieren die halbseidenen Versprechungen der Politiker. Weltweit sind am vergangenen Sonntag mehrere hunderttausend Menschen für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. Aus Anlass der am Dienstag in New York begonnenen UN-Klimakonferenz demonstrierten in der US-Metropole rund, Achtung, 300.000 Menschen. Die Veranstalter sprachen von der größten Klimademonstration aller Zeiten. In Berlin demonstrierten rund 10.000 Menschen unter dem Motto »Mal schnell die Welt retten« in einem Sternmarsch zum Brandenburger Tor. Den Auftakt am Sonntag hatte Australien gemacht, wo in Melbourne rund 30.000 Umweltaktivisten protestierten. Sie kritisierten vor allem ihren Regierungschef Tony Abbott, der eine von der Vorgängerregierung eingeführte Kohlendioxidabgabe für große Energieverbraucher wieder abgeschafft hatte, kurzerhand. Auch im australischen Cairns, wo die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer G20 tagten, wurde demonstriert. Bereits am Samstag forderten rund 1.500 Menschen in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi die Rettung des Planeten und taten statt Worte. Bei Temperaturen um die 35 Grad zogen die Klimaaktivisten von der Metrostation Mandi House in den etwa 6 Kilometer entfernten Jantar Mantar Park. Unter den Teilnehmern, deren Zahl von indischen Medien nur mit rund 300 angegeben wurde, befanden sich Schüler und Studenten, Bauern und Indigene, Rikscha-Fahrer und Tagelöhner, Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, Künstler, Menschenrechtler, Umweltschützer, Angehörige verschiedener Kasten und Konfessionen, Jugendliche und Betagte, Frauen und Männer, Wohlhabende und Arme. Das schreibt Herr Hilmar König aus Neu-Delhi. Der ist nämlich Auslandskorrespondent der Tageszeitung Junge Welt. Uns kam es nicht darauf an, dass hier prominente Flagge zeigen, sondern die Aam Aadmi, die einfachen Bürger, ihre Meinung kundtun. Und weil uns das gelungen ist, sehen wir den Marsch in Delhi als großen Erfolg, kommentierte Ruhi Kumar von Greenpeace India. Weiter berichtet Herr Hilmar König aus Neu-Delhi. Auf der Abschlusskundgebung sprach Ritu Asrani, eine Überlebende der Überflutung in Jammu und Kaschmir. Wie mehr als 80.000 Landsleute hat sie alles verloren. Ihr Dorf versank wie 2.500 andere unter der Wasserwalze. Ritu war noch immer erschüttert über das Erlebte. Sie stimmte der Menschenrechtsaktivistin Vandana Shiva zu, die kürzlich kritisiert hatte, dass Politiker und Medien solche Ereignisse gewöhnlich als Naturkatastrophen kommentieren. In den meisten Fällen seien Überflutungen, Erdrutsche und ähnliche Vorkommnisse jedoch von Menschen verursacht, die im Namen von Entwicklung Raubbau an der Natur betreiben, Flussauen abbauen bzw. bebauen, Staudämme errichten und Wälder vernichten. Vertreter der indigenen Bevölkerung aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh berichteten über ihren Kampf gegen Bergbauunternehmen, die für ein Kohlebergwerk Wälder roden, Dörfer abreißen und die Lebensgrundlage von über 14.000 Menschen zerstören wollen. Bewohner eines Dorfes im Bundesstaat Bihar erzählten, wie sie 30 Jahre vergeblich auf einen Anschluss ihrer Gemeinde an das Stromnetz warteten. Nun werden sie dank der Hilfe einer Umweltschutzorganisation mit Solarenergie versorgt und können damit ihre Haushalte versorgen, sowie einige Bewässerungspumpen und die Straßenbeleuchtung betreiben. Für Indiens Umweltminister Prakash Javedekar, der in New York Regierungschef Narendra Modi vertritt, ist trotzdem die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes wichtiger als der Umweltschutzaspekt. Er wird bei der UN-Konferenz vermutlich vor allem auf die Einlösung der Verpflichtung der USA, der EU und Japan bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen pochen. Die Demonstranten in Delhi verlangten aber auch von der eigenen Regierung schnelles und umsichtiges Handeln und nicht Reden und halbseidene Versprechungen. So, Indien, so machte eine wissenschaftliche Studie des Intergovernmental Panel of Climate Change deutlich, gehört zu jenen 50 Staaten, die vom Klimawandel besonders gefährdet sind. Dem Land drohen eine weitere Verknappung der Wasserressourcen, ein Rückgang der nutzbaren Ackerflächen und dadurch eine Gefährdung der Landwirtschaft und damit der Nahrungssicherheit für Millionen Menschen. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Ein anderer Krisenherd, der nun mittlerweile ein bisschen entschärft wurde, ist die leidige Ukraine-Geschichte. Man kann den Krieg nicht mit Platzpatronen gewinnen, das sagte der Präsident der Ukraine am Donnerstag in Washington, der Multimilliardär Poroschenko. Die Senatoren und Abgeordneten wussten das bereits und sorgten seit eh und je dafür, dass an vielen Orten der Welt Kriege mit scharfer Munition geführt werden können. Nicht allen, die Waffen haben wollen und nicht allen, die sie bekamen, wurde auch die Ehre zuteil, vor beiden Häusern des Kongresses, vor Repräsentantenhaus und Senat in Washington sprechen zu dürfen. Poroschenko durfte. Er ist einer, dessen Krieg den politisch Verantwortlichen in den USA wichtig ist. Poroschenko wollte Geld und Waffen. Beides wird er erhalten. Das Weiße Haus hat den Kongressmitgliedern eine Handreichung gegeben, was an neuer Hilfe vorgesehen ist. Am Tage der Rede Poroschenkos hat die Regierung Obama 53 Millionen Dollar frisch zugesagt, als Redehonorar gewissermaßen. Davon sind 7 Millionen für Humanitäres und 46 Millionen für die, in Anführungsstrichlein, Sicherheit vorgesehen. Insgesamt beziffert die US-Regierung ihre Hilfszahlungen, seit die Rechtsregierung in Kiew installiert ist, auf 291 Millionen Dollar. Verglichen mit der Garantie für eine ukrainische Staatsanleihe in Höhe von 1 Milliarde Dollar, kommt einem diese Summe eher mäßig vor. Verglichen gar mit den 5 Milliarden, die nach Aussage von Victoria Nuland, das ist die stellvertretende Außenministerin, bekannt durch ihr Fuck the EU, also fickt die Europäische Gemeinschaft, von den USA zur Unterminierung der gewählten Regierungen in Kiew eingesetzt worden sind, scheinen die neuen Beträge nach gerade kümmerlich. Ja, Sie haben richtig gehört. 5 Milliarden Dollar hatte die USA zur Unterminierung der gewählten Regierung eingesetzt. Immerhin braucht die Ukraine aus Sicht des Internationalen Währungsfonds nach den bereits im Mai zugesagten 17 Milliarden mindestens weitere 19 Milliarden Dollar, um eine Staatspleite bis Ende 2015 zu vermeiden. Die ukrainische Industrieproduktion ist im August gegenüber Juli um 12,7% und im Vergleich zum Vorjahresmonat um 21,7% gefallen. Das sieht nicht gut aus. Die Kohle- und Stahlproduktion, die sich vor allem im Donbass befindet, ist fast zum Erliegen gekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Bammel, bitte. Ja, ich habe auch noch eine Meldung mitgebracht, allerdings keine offizielle Pressemeldung, die sich auf eine bestimmte Website bezieht, sondern mein Freund Bernhard aus Hamburg hat mich mit ein paar Infos zu den Lampedusa-Flüchtlingen versorgt. Groß in der Diskussion war ja am 21.12. die sogenannten Krawalle in Hamburg. Da wird dann immer gerne das in der Presse breitgeschlagen, die bösen gewalttätigen terroristischen Demonstranten. Im Moment scheint das so zu sein, dass trotzdem Innensenator Michael Neumann den Leuten versprochen hat, dass keiner abgeschoben wird, der 24-jährige Abdullah M. doch abgeschoben werden soll. Das habe ich einer Pressemeldung von Die Zeit online entnommen. Und in Hamburg gibt es nach wie vor eine ganze Menge Aktivitäten dazu. Ich verlasse mich da auf die Meldungen von meinen Freunden und nicht auf das Kauderwelsch, was man sonst so auf offiziellen Presse-Internetseiten lesen kann. Es gibt wohl eine Fußballmannschaft, die in Hamburg von diesen Flüchtlingen ganz gut sein muss, wohl sogar so gut, dass sie im Prinzip demnächst aufsteigen könnten. Natürlich dürfen sie nicht offiziell Fußball spielen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Nicht mal eine Aufenthaltsgenehmigung. Die halten sich wohl damit über Wasser, dass sie Bilder und Kunstwerke auf Flohmärkten verticken. Es gab wohl auch eine Besetzung der Parteizentrale in der SPD in Hamburg und da sind sie natürlich sofort abgeführt worden, obwohl sie eigentlich gerne mal mit Olaf Scholz sprechen wollten. Diesem, ich halte mich da mal ein bisschen zurück mit meinen Schimpfworten, der in Hamburg sauberen Herrn. SPD-Mächtigen. Da gibt es jedenfalls wohl eine ganze Menge Aktivitäten immer noch und sowas liest man natürlich weder hier noch woanders in den Zeitungen. Ich versuche mal da in unserem Katastrophenblock, wo das ja ganz gut reinpasst, das mit einzubauen. Bitte, das Mikro ist offen. Okay. Es gibt immer noch was. Wir werden später noch einen Song spielen von einer CD. Es gab eine Soli-CD im Winter, die mir Freunde zugeschickt haben aus Hamburg. Und da werden wir einen Song spielen von einer Band, die heißt Black Hino, die ich ziemlich klasse finde. Bleiben wir beim Thema Flüchtlinge in Deutschland. Nazi-Hetze gegen Flüchtlinge nimmt immer weiter zu. Flüchtlinge leben nämlich gefährlich. Das darf man auch nicht vergessen. Neben ihrer perspektivlosen Situation sind sie ständig rassistischer Gewalt ausgesetzt. Daher hat die Organisation Pro Asyl heute erneut den Deutschen Tag des Flüchtlings ausgerufen. Heimatlosigkeit, Armut, Einsamkeit, rassistische Hetze, die Liste der Demütigungen, denen Flüchtlinge ausgesetzt sind, ist lang. Pro Asyl und die Flüchtlingsräte machen daher im Rahmen der interkulturellen Woche heute mit dem Tag der Flüchtlinge bzw. des Flüchtlings auf die besondere Situation der Betroffenen aufmerksam. Dazu sind zahllose Veranstaltungen organisiert. Die werden wir hier nicht alle vorlesen. Millionen von Syrern zum Beispiel sind derzeit auf der Flucht. Nicht nur vor dem Terror der IS. Nach ihrer oft wochen- und monatelangen Flucht landen sie oft nicht nur erst in überfüllten Unterkünften und müssen später Wohnungen und Arbeit finden. Sie sind auch Hasstiraden von Rechtsradikalen ausgesetzt und wie gesagt Ziel rassistischer Angriffe. Im ersten Halbjahr 2014 fanden allein 155 gegen Flüchtlinge gerichtete Kundgebungen und Demonstrationen statt, oft unter Beteiligung von Rechtsextremen, die sich oft als sogenannte Bürgerinitiativen tarnen. Gegen die Blindheit der Gesellschaft möchte dieser Tag des Flüchtlings aufmerksam machen. Er findet seit 1986 alljährlich statt. Ja, auch hier in Barcelona ist das natürlich ständig Thema mit den Flüchtlingen, die aus Nordafrika übers Mittelmeer hierher kommen. Auch darauf bezieht sich der Song, den wir gleich spielen werden. Und ich wollte eigentlich die Flüchtlingsinitiativen in Hamburg von dieser Stelle nochmal grüßen, die sich so toll für diese Leute da eingesetzt haben und all die Menschen, die sich dafür die Rechte dieser armen Schlucker stark gemacht haben. Für unsere Hörer hier in Barcelona wollte ich das Thema eigentlich auch nur nochmal aufgegriffen haben, um zu erwähnen, dass das Problem nach wie vor nicht gelöst ist für die vielen Menschen, nicht nur die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg, sondern auch die hier in Barcelona und überall in Europa, egal ob wir in Italien oder in Griechenland oder in Deutschland sind oder hier in Spanien oder Katalonien. Ja, es sieht nicht gut aus für die Flüchtlinge. Es muss mehr getan werden. Wir müssen die Politiker zwingend ins Wort nehmen, sich ans Grundgesetz zu halten und den Flüchtlingen zu helfen. Ein Thema, das die Weltöffentlichkeit freudig überrascht hat, ist natürlich der alternative Nobelpreis für Edward Snowden. Dazu gibt es eine Videobotschaft. Die diesjährigen Träger des alternativen Nobelpreises, Edward Snowden und Guardian-Chefredakteur Alan Rusbridger, haben auf die Ehrung reagiert und sich in Videobotschaften zu Wort gemeldet. Der Whistleblower Edward Snowden, hatten wir auch eingangs gebracht, Snowden, der den NSA-Skandal vor mehr als einem Jahr ins Rollen gebracht hat und im russischen Exil lebt, sieht sich als Teil einer globalen Bewegung. Er bezeichnet den Right Livelihood Award als Rehabilitation für alle diejenigen, die sich für das Thema engagieren. Hören wir einmal, was Snowden da selber sagt. Und hier ist er, er kommt zu Wort. Being named a recipient of the Right Livelihood Award for my work in revealing the global system of mass surveillance that's monitoring all of us in secret without the consent of the public is a vindication, I think, not just for myself, but for everyone who came before me to raise awareness about these issues. Any contribution that I have made has been a result of the efforts of so many other people working in journalism, in activism, in the human rights community, the civil liberties community, and the technical communities, who recognized long before I did what was coming and why it was so important to stop it. Now, initially, I thought I would be setting out to do this alone and that the attacks against me would isolate me. But I'm surrounded by more people than I ever have been. People from countries around the world who speak many different languages, but who recognize that the meaning of resisting the violations of our freedoms that we see today is not that we have something to hide, but that we have something to protect our rights. Because the list of freedoms that any society enjoys is always equal to those that we are ready to defend. On behalf of so many around the world who have risked their lives and their freedom to resist unlawful and disproportionate mass surveillance. I'd like to thank you. Ja, das war Snowden in seiner Videobotschaft an die Weltöffentlichkeit. Er hat etwas Tolles gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht darum, dass wir das schützen, was wir verheimlichen müssen, sondern wir haben ein Recht. Ein Recht, dass man uns nicht bespitzelt. Ja, este chico está muy, muy listo. No? Ich finde den klasse, den Typ. Also was er sagt, ist, sind wirklich sehr kluge Gedanken, kann man gar nicht genug unterstützen in einer Welt von Dummheit und Korruption. Und Totalüberwachung. Wer erinnert sich nicht an den Roman von George Orwell, 1984? Das war damals in Deutschland Pflicht- und Schullektüre. Und man hat uns immer gesagt, so böse wie bei Orwell sieht es heute in den kommunistischen Staaten aus. Das wurde uns an den deutschen Schulen und Gymnasien und aus der Presse immer eingeredet. Die Kommunisten bespitzeln jeden Bürger. Die Stasi überwacht das ganze Volk. Ja, so sah es ja da auch aus. Ist ja nicht gelogen, aber ja, ja. Neulich habe ich wieder eine kluge Meldung von dem Typen, der für die Stasi gearbeitet hat, gelesen und der hat gesagt, sie hätten sich wirklich gefreut, wenn sie so Medien wie Facebook und so gehabt hätten, die so einfach zu überwachen sind. Das wäre ihnen schon damals eine wahre Freude gewesen. Ja. Auch der Chefredakteur der linksliberalen britischen Tageszeitung The Guardian, Alan Rusbridger, der in seiner Zeitung mehrfach und gegen Widerstände der britischen Regierung zum Beispiel NSA-Geschichten veröffentlicht hat, sagte, mit ihm werde auch der unabhängige Journalismus ausgezeichnet, für den er stehe. Hören wir diesen Mann auch einmal eine kurze Videobotschaft, die ist keine Minute lang, wie das Punkstück vom Kavalierstaat. I'm honored to receive the Right Livelihood Award for the journalism of The Guardian, for the kind of journalism that we represent. Journalism in the public interest, open journalism that's available to all, and journalism that is seeking to remold and reinterpret journalism for the 21st century. I'm also delighted that Edward Snowden has won an award because I think he was a whistleblower who took considerable risks with his own personal freedom in order to tell society about things that people needed to know. And I think the combination of Edward Snowden and The Guardian showed the value of journalism, what it can do, and robust journalistic institutions and how they can tell stories and defend them. Die Worte eines Redakteurs der britischen Tageszeitung The Guardian. Wie gesagt, der Preis für richtige Lebensführung wird seit 1980 vergeben. Er wurde von dem Deutsch-Schweden Jakob von Yxkull ins Leben gerufen. Mittlerweile leitet sein Neffe Ole die in Stockholm ansässige Stiftung. Zu den bisherigen Preisträgern sagte er, sie verdeutlichten die Grundbedingungen für globalen Frieden und Sicherheit. Dass es so einen Preis überhaupt gibt, sagt doch eigentlich genug darüber aus, in was für einer Welt wir leben, oder? Der Preis für richtige Lebensführung, wie absurd ist das denn bitte? Ja, aber es ist wichtig, weil es gibt so viel falsche Lebensführung, oder wer hat das mal gesagt? Adorno. Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Falsche Lebensführung gibt's genug. Die richtige muss belohnt werden. Das ist das Tolle, oder wie Brecht einmal sagte. In diesen Zeiten, ein normaler Mensch zu sein, heißt ein Held zu sein. Normale Dinge zu tun, heißt Heldenhaftes zu leisten. Und er sprach von der Zeit der Nazis in Deutschland, von der faschistischen Diktatur. Falsche Lebensführung scheint mir doch die Steilvorlage für den nächsten Song zu sein, oder? Bitte, schieß los, was gibt's? Europa, zwei Frauen, Europa von Black Heino. Wie wär's, wenn wir den anschmeißen? Ja, sag mir doch mal den Track. Ich erzähle ganz kurz, um welche Band es sich handelt. Ja. Die Band Black Heino ist eine norddeutsche Band, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben eine tolle Internetseite, wo man ein bisschen was lesen kann über die. Da steht auch, nicht weiß wie Roberto Blanco, sondern schwarz wie die schwarze Barbara am Hexensabbat. Das fand ich so gut, dass ich dachte, das muss ich hier mal vortragen. Die spielen auch sogar demnächst in Hamburg, in meiner Heimatstadt, am 16.10. im Golden Pudel Club. Ein Laden, den ich sehr vermisse, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und die haben auch vor kurzem gerade in Berlin gespielt, im White Trash, auch ein toller Laden eigentlich. Und gehen jetzt anschließend im Oktober auf Deutschland-Tournee. Die Termine könnt ihr auf der Website von Black Heino einsehen. Schaut mal nach. Wir spielen jetzt einen aktuellen Song von denen vom Lampedusa-Sampler aus Hamburg. Aus Mittelmeer, aus Mittelmeer, zieh ich mit dem Schießgewehr. Ein Curry-Comic sicher an, dank der deutschen Autobahn. Der Händedruck ist butterweich, der Stiefelsprung am Römischen Reich. Schwarzes Blut läuft in den Teich, in Europa Schlüpfer, toter Laich. Thank you. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Also fettes Kompliment an meinen Kollegen Dedi hier, wie der die technischen Probleme immer kurz gelöst hat. Ihr müsst euch vorstellen, das Studio von Radio Niemandsland ist so ein kleines Hinterzimmer im fünften Stock am Plaza Real in einer Altbauwohnung, das mit Kork ausgekleidet, vollgehängt mit Aufklebern und Anarcho-Postern von den Okupas. Hinter mir steht eine riesen Plattensammlung, richtiges Vinyl, unglaublich. Ich habe hier schon ein paar Sachen rausgefischt. Unter anderem eine Platte von Perret steht hinter mir oder Sing Sang Song von den Les Humphrey Singers aus dem Jahr 1976. Also das macht einen Riesenspaß und neben dem ganzen Kram ist hier eben ein Riesenberg von Kabeln zu bewältigen. Dedi wusste gleich sofort genau, welches Kabel hier gewackelt hat und hat das sofort am Mischpult repariert. Echt klasse. Danke für das Kompliment. Gut, weiter geht's. Kino ist auch noch angesagt. Bammel, du hast ja einiges. Ja, genau. Normalerweise machen wir ja zum Ende der Sendung immer einen kleinen Blog zum Thema Kino. Ich hatte ja bereits über die Demo der Katalanen am 11. September berichtet, die wie so Zombies durch die Straßen von Barcelona geschlichen sind. Und das bringt mich auf einen wirklichen Zombie-Walk, auf den ich mich sehr freue, nämlich am 4. Oktober in Sitges. Sitges ist eine Kleinstadt südlich von Barcelona, wo jedes Jahr im Oktober sich Horrorfans aus aller Welt treffen, um eine Woche lang alles, was im weitesten Sinne von überall auf der Welt zum Thema Horror- und Terrorfilm angeschleppt wird. Das Programm umfasst, glaube ich, um die 400 Beiträge, kurz, lang, Dokumentarfilme, Spielfilme zu dem Thema. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht und einer der wichtigsten Events ist natürlich immer der Zombie-Walk. Da verkleiden sich Katalanen und Menschen aus aller Welt als Zombies und schleichen durch die Straßen dieser hübschen, kleinen, possierlichen Altstadt und verwandeln die Stadt in ein Ambiente, das einen schwer an Zombiefilme aus den 80er Jahren erinnert. Ja, damit wären wir auch schon bei dem Thema Zombiefilm. Der Eröffnungsfilm ist nämlich so einer. Vor ein paar Jahren hat hier für ziemliche Furore gesorgt der Film Rec von Jaume Balagueró. Der lief auch in Deutschland in den Kinos. Toller Film, finde ich, der so improvisiert mit Video-Handcam gemacht wurde. Und der Film hatte inzwischen zwei Fortsetzungen, eine weniger geratene und der dritte Teil war dann so eine katalanische Hochzeit, die zombifiziert wurde und wo die Hauptprotagonistin am Ende ihre leidigen Verwandten, die als sich in Zombies verwandelt hatten, mit einer Kettensäge zerlegt. Jetzt am Freitag, den 3. Oktober, gibt's als Eröffnungsfilm Rec 4 Apocalipsis und auf den freuen wir uns sehr, weil da wird nämlich dann hier Barcelona dem Weltuntergang geweiht. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film, ist allerdings auch, glaube ich, ein Film, der sehr kommerziell sein wird. Im Anschluss daran gibt es um 0 Uhr noch einen Film aus Barcelona, den ich auch euch sehr empfehlen würde. Mega Muerte heißt er, in dem sich 4 Heavy-Metal-Musiker in kleine Gremlins verwandeln, die sich an ihrem Produzenten rächen. Das ist ein Film, super Low-Budget-Film, der hier in Barcelona, ich glaube, mit einem Budget von 3.000 Euro von Freunden von mir gedreht wurde. Jordi, Charlotte Soul, ihr seid an dieser Stelle sehr gegrüßt. Der Film findet statt um 0 Uhr, läuft im Bregadun Festival, das ist so ein Seitenfestival von Sitges und der Eintritt ist frei, also Freitag, 3. Oktober. Wer da nicht in Deutschland seine Nationalgefühle zur Schau trägt, der geht hier in Barcelona auf das Horrorfestival in Sitges. Wie gesagt, Samstag dann der Zombie Walk. Dedi, hast du was dazu zu vermelden? Zum Zombie Walk? Tja, da gucke ich mir die Politiker an, die sich gerade zum Ministerrat versammeln. Und da sage ich mir, das ist unser persönlicher Zombie Walk. Ja, okay, der Zombie Walk ist wie gesagt am Samstag, den 4. Oktober um 0 Uhr. Gibt es dann noch ein Konzert, eine befreundete Band von uns hier aus dem Hause Niemandsland, die Motorzombies werden dort gratis am Strand von Sitges spielen, vor mehreren tausend zombifizierten Horrorfans. Das wird sicher ein großer Spaß. Und wer darauf nicht so richtig Lust hat, sondern lieber Filme gucken geht, der geht dann am Samstagnacht in die Nachtvorstellung. Da gibt es nämlich einen Film, der in Deutschland schon mehrfach für Aufsehen gesorgt hat. Der Samurai von Till Kleinert ist ein Film, der bereits auf der Berlinale lief und glaube ich, ein neues Jahrzehnt des deutschen Horror- oder Genre-Kinos einleitet. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Ich habe den noch nicht gesehen, ich habe mir einen Trailer angeschaut, der sieht sehr vielversprechend aus. Und Till Kleinert war zumindest auf der Berlinale ja auch in aller Munde. Der Film wird präsentiert von der Edition Salzgeber. Das ist ein kleiner Filmverleih aus Berlin. Die seien an dieser Stelle nochmal gegrüßt und auch meine Freundin Juli, die in Berlin hoffentlich sitzt und mir zuhört und die mir diese Informationen zugespielt hat. Ich weiß nicht, Dedi, du hattest auch noch einen Beitrag zum Thema Kino. Ja, ich hatte mir gedacht, was zu dem Film Phoenix von Christian Petzold zu sagen. Ich habe hier gerade den Trailer. Hören wir einfach mal in den Trailer rein und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Der ist in der Kritik nicht so ganz gut angekommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das mache ich selten. Aber manchmal, wenn das Thema sehr spannend erscheint, bringe ich eine Filmkritik, auch bevor ich den Film gesehen habe, beziehungsweise eine Ankündigung. Dann bin ich auch selber neugierig. Der Film heißt also Phoenix. Es geht um das Thema Holocaust und böse gesagt heißt es hier auf der Homepage des Spiegels auf High Heels aus dem KZ. Hören wir mal rein in den Trailer von USA. Fastboard. Gar nicht mehr. Erkennst du mich? Sagen wir kurz, worum es geht. Die Zeit ist jetzt knapp. Wir lassen nicht den ganzen Trailer laufen. Es geht um Begehren und Betrug, Massenmord und Massenmanipulation. Christian Petzold erzählt in seinem Film Phoenix mit den Mitteln von Melodram und Film Noir über den Holocaust. Nun feiert der provokante, furiose Film in Toronto Uraufführung. Und da geht es um die Rückkehr einer Frau aus dem KZ. Und es heißt da, diese Rückkehr wird zum modischen Triumph. Als Nelly, gespielt von Nina Hoss, aus dem Zug steigt, trägt sie ihre hochhackigen Schuhe aus Paris, ein elegantes Kleid und signalfreudigen Lippenstift. Die alten Freunde, Nazi-Mitläufer dazwischen und Verräter sind begeistert. Unsere Nelly, eine blendende Erscheinung wie vor dem Krieg. Aber war da nicht was mit Auschwitz? Sie sind hier gewesen an dem Tag, als Nelly verhaftet wurde? Wer sagt das? Das ist dann meine Wiederkehr. Und dann will er gleich an den Geld. Helene, ich weiß, dass er sie liebt. Gut, das Thema klingt spannend. Wir müssen raus. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Niemandsland verabschiedet sich. Tschüss, Bammel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr zugehört habt meinen unsinnigen Ausführungen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal alle meine Freunde grüßen. Vor allen Dingen eine Dame, die gerade in der Provinz im Schwabenländle sitzt und uns hoffentlich zuhört. Du seist sehr un abrazo muy fuerte, wie man sagt. Und danke allen Hörern von Radio Niemandsland. Tschüss, Agur, Jau, meine Damen und Herren, das war's am Dienstag oder Montag etwa im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Agur, Jau, tschüss, halten Sie die Ohren steif, schönes Wochenende. Es scheint, als wenn das Kapital in seiner Giunterdem wie eine solche sich total unaufhaltsam trotz alledem über unseren Planeten legt, überwältigt uns.